ARD. Endlich gelangten wir auf den Ilsenstein. Das ist ein ungeheurer Granitfelsen, der sich lang und keck aus der Tiefe erhebt. Ein schmaler, verschlungener Pfad führt die letzten Meter hinauf. Von drei Seiten umschließen ihn die hohen, waldbedeckten Berge. Aber die vierte, die Nordseite, ist frei. Und hier schaut man über das untenliegende Ilsenburg und die Ilse weit hinab ins niedere Land. Eine letzte Wegbiegung. Den Kopf einziehen unter den knorrigen Ästen einer Eiche, die sich gegen den Wind stemmt. Dann ragt es vor uns auf, zeichnet sich ab. Groß, schwarz und mächtig, vor spätsommerlich blauem Himmel. Der Brocken ist ein Deutscher. Harry Heines Reise durch den Harz. Feature von Lorenz Hoffmann. Geht morgens noch besser, wenn man die Sonne im Rücken hat und es so angestrahlt wird. Also das ist jetzt der höchste Punkt hier auf dem Ilsenstein mit diesem Kreuz, das Heine in der Harzreise erwähnt. Es ist aufgerichtet worden im Jahre 1814 und zwar auf Initiative des Grafen Anton zu Stolberg-Wernigerode. Uwe Lagertz begleitet mich, Historiker aus Elbingerode und ein profunder Kenner der Tourismusgeschichte des Harzes. Der Graf Anton zu Stolberg-Wernigerode, er hat dieses Kreuz hier in Erinnerung an den ersten Jahrestag der Völkerschlacht am 16. Oktober 1814 einweihen lassen als Denkmal. Unten in der berühmten Ilsenburger Eisenhütte haben sie das Kreuz gegossen, dann den Berg hochgeschleppt und es fest im Granit verankert. Glücklicherweise, denn als 10 Jahre später Heine hier hinaufsteigt, ist er nicht ganz bei sich. Er träumt vor sich hin und hört immer noch die liebliche Prinzessin Ilse nach ihm rufen, deren Tal er soeben durchwandert hat. In meinen weißen Armen, an meiner weißen Brust, da sollst du liegen und träumen von alter Märchenlust. So klettert er etwas unbedacht auf das schmale, glatte Plateau der Felsspitze. Ich rate aber jedem, der auf der Spitze des Ilsensteins steht, weder an Kaiser und Reich noch an die schöne Ilse, sondern bloß an seine Füße zu denken. Denn als ich dort stand, in Gedanken verloren, hörte ich plötzlich die unterirdische Musik des Zauberschlosses. Und ich sah, wie sich die Berge ringsum auf die Köpfe stellten. Und die roten Ziegeldächer zu Ilsenburg anfingen zu tanzen. Und die grünen Bäume in der blauen Luft herumflogen, dass es mir blau und grün vor den Augen wurde. Und ich sicher vom Schwindel erfasst in den Abgrund gestürzt wäre, wenn ich mich nicht in meiner Seelennot ans eiserne Kreuz festgeklammert hätte. Dass ich in so misslicher Stellung dieses Letztere getan habe, wird mir gewiss niemand verdenken. Also in dem Gipfelkreuz klingt einerseits die bevorstehende Taufe an, und damit auch die erhoffte berufliche Konversion, also der Aufstieg in der deutschen Gesellschaft und auch das Misslingen dieses Versuchs klingt hier bereits an. Die Theologin und Germanistin Raffaella Brüggenthies hat ein Buch geschrieben über den jungen Harry Heine. Als einen nach Zugehörigkeit Suchenden, einen Unentschlossenen zwischen jüdischer Tradition, Deutschtum und Christentum. Also, dass Heine dann ausgerechnet an diesem Kreuz hängt, es hat dann eben auch nochmal eine mehrschichtige Bedeutung. Also so kreuzen sich eben in diesem Gipfelkreuz christliche und deutsch-nationale Symbolik. Und Heine hängt ausgespannt dort im Nichts, buchstäblich. Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität, gehört dem Könige von Hannover und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek und einen Ratskeller, wo das Bier sehr gut ist. Die Stadt selbst ist schön, und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Im Wintersemester 1820/21 schreibt sich Harry Heine, damals 23 Jahre alt, zum ersten Mal an der Universität Göttingen ein, in Jura und Kameralwissenschaften. Schon nach wenigen Wochen allerdings erhält er wegen einer ziemlich läppischen Beleidigungs- und Duellaffäre das Consilium Abeundi, einen Verweis von der Uni auf Zeit. Im damaligen Universitätsrecht eine übliche Strafe. Er studiert vorerst in Berlin und Lüneburg weiter. Weniger Jus, dafür viel Literatur, deutsche Sprachgeschichte, Philosophie, jüdische, islamische, christliche Religion. Und dann macht ihm sein Hamburger Bankiersonkel und Geldgeber Salomon Heine Druck. Er möge endlich sein Jurastudium abschließen, sonst sei der Geldhahn zu. So kehrt er Januar 1824 zurück in das verfluchte Nest Göttingen. Das hiesige Professorenkollegium ist zu Heines Zeiten hoffnungslos überaltert. Und mit ihm die Lehrinhalte. Neue Ideen müssen, so spottet Heine in der Harzreise, noch immer einige Dezennien vor Göttingen Quarantäne halten. Aus Berlin hat Heine den Plan zu einer großen Erzählung mit nach Göttingen gebracht. Sein Rabbi von Bacharach soll eine Quelle deutsch-jüdischer Geschichte werden, wie er seinen Freunden vom Jüdischen Kulturverein schreibt. Um dem hohen Anspruch gerecht zu werden, liest Heine seinerzeit alles, was er an schriftlichen Quellen und Zeugnissen zu Leben und Tradition aschkenasischer und sephardischer Juden im Mittelalter in die Hände bekommt. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließet und die freien Lüfte wehen. Wahrscheinlich am 13. September 1824 gegen 6 Uhr früh bricht er von seiner Wohnung bei der Amtmannswitwe Kohlmann auf in Richtung Osterode. Er trug einen braunen Überrock, gelbe Pantalons, gestreifte Weste, schwarzes Halstuch und hatte eine grüne Kappe auf dem Kopfe und einen Tornister von grüner Wachsleinwand auf dem Rücken, schreibt ein Wanderer, der ihm im Harz begegnet. Mich hat vor allem beschäftigt, wie so seine eigene Situation aussieht. Also ich habe mich sehr auch mit seinem Briefwechsel beschäftigt und habe gesehen, Heine ist eigentlich gerade, bevor er in den Harz aufbricht, mit ganz anderen Themen beschäftigt. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis für das Verständnis und auch für die Einordnung dieser Reise und auch für die neue Deutung, die ich dann gewagt habe. Schwester Raffaela Brüggenthies lebt seit 2009 in der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Rüdesheim. In ihrem Buch Heilige Schwelle setzt sie sich mit dem jüdisch-christlichen Subtext in den Werken des jungen Heine auseinander. Heine schreibt unmittelbar, bevor er in den Harz aufbricht, seinem Freund Moses Moser ein Gedicht an Edom. Und er ist eigentlich völlig mit anderen Themen beschäftigt, nämlich mit dem Rabbi von Bacharach und diesem Stück und den Pogromen, der Judenverfolgung, der Ausgrenzung der Juden. Und er ist in dieser Stimmungslage, es geht ihm gar nicht gut. An Edom. Ein Jahrtausend schon und länger dulden wir uns brüderlich. Du duldest, dass ich atme. Dass du rasest, dulde ich. Edom ist eigentlich der Name eines hebräischen Stammes. Heine verwendet ihn, wie andere jüdische Autoren, als Synonym für die christliche Mehrheitsgesellschaft. Manchmal nur, in dunklen Zeiten ward dir wunderlich zumut. Und die liebe frommen Tätzchen färbtest du mit meinem Blut. Harry Heine wird in eine jüdische Kaufmannsfamilie in Düsseldorf hineingeboren. Die Eltern sind weitgehend akkulturiert, besuchen selten die Synagoge und schicken ihre Kinder auf christliche Schulen. Als Heine 9 Jahre alt ist, tritt das Großherzogtum Berg mit der Hauptstadt Düsseldorf dem napoleonischen Rheinbund bei. Fortan gilt hier der Code Napoleon, der mit religiöser Toleranz und einer weitgehenden Judenemanzipation einhergeht. 1812 gibt, im Rahmen der Hardenbergischen Reform, auch Preußen als größter deutscher Staat seiner jüdischen Bevölkerung Bürgerrechte. Aber nachdem 1815 Napoleon aus Deutschland vertrieben worden ist, nehmen die deutschen Staaten die meisten Gesetze zur Judenemanzipation ganz oder teilweise zurück. Im Überschwang des Nationalgefühls beginnt ein Diskurs um die deutsche Leitkultur. Die sogenannte Judenfrage wird auf Jahre zum wichtigsten Thema der Publizistik. Die meisten Autoren sind sich einig, das Judentum gehört nicht zu Deutschland. Die beiden Wortführer, der Berliner Historiker Friedrich Christian Rüß und der Philosophieprofessor Jakob Friedrich Fries aus Jena, fordern, dass Juden zum Christentum übertreten oder andernfalls ihnen die deutschen Bürgerrechte entzogen werden sollen. Der Schriftsteller Hartwig von Hundradowski bezeichnet in seinem Judenspiegel von 1819 Jüdinnen und Juden als Untermenschen und Ungeziefer. Er will jüdische Männer kastrieren lassen und ihre Frauen als Zwangsprostituierte versklaven. Solchen Worten folgen dann damals schon Taten. Also es zeichnet sich eine Entwicklung ab. Wir haben dann 1819 die Hepp-Hepp-Pogrome, die nochmal ganz deutlich machten, die Stimmungslage ist eine andere. Also ausgehend von Würzburg, in vielen großen Städten, auch in Frankfurt, mehrere Tage lang Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung, die nochmal ganz deutlich zeigten, ihr gehört nicht zum deutschen Bürgertum. Hepp, hepp, Jud verreck, rufen damals die Handwerker und Kaufleute, während sie Juden mit Beilen und Eisenstangen jagen und die Geschäfte ihrer jüdischen Konkurrenten verwüsten. Nach den langen Befreiungskriegen und einer Missernte ist die Wirtschaft der deutschen Länder vielerorts in der Krise und die Juden werden als vermeintlich Schuldige an der Misere identifiziert. Am heftigsten toben die Pogrome in Würzburg, Frankfurt und Hamburg. Aber auch in Köln und Düsseldorf, Dresden, Halle, Leipzig, Berlin und bis hin nach Breslau, Danzig und Königsberg kommt es zu Ausschreitungen. Einige junge jüdische Studenten in Berlin, unter ihnen der später berühmte Philosoph Eduard Ganz, der Historiker Isaac Joost und der Begründer der Judaistik Leopold Zuns, beschließen, dem allgemein wachsenden Antisemitismus mit einem neuen jüdischen Selbstbewusstsein entgegenzutreten und gründen den Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden. Der Kulturverein hatte mehrere Ziele sich vorgenommen. Denn nach der Revokation des Judenedikts von 1812, also nach jetzt dem spürbaren Zurücknehmen der Emanzipationsgesetze, das war so der Anlass der Gründung auch, wusste man, es muss etwas geschehen. Man suchte ja zu begründen, was das Besondere jetzt war. Warum, so sagt es ein Mitglied, man in etwas verbleiben sollte, worunter man leidet. Also die Suche nach der jüdischen Identität und nach Akkulturation, die war prägend für diese Zeit oder für diesen Verein. Harry Heine kommt 1821 als Student nach Berlin. Im Salon der getauften Jüdin Rahel Farnhagen lernt er Eduard Ganz kennen und Moses Moser, mit dem ihn bis an sein Lebensende eine tiefe Freundschaft verbinden wird. Die beiden überzeugen Heine, in den Kulturverein einzutreten. Und er stürzt sich, obwohl, oder vielleicht weil er sich bislang wenig mit der jüdischen Tradition befasst hat, mit Eifer in die Arbeit. Mitglieder des Vereins waren recht viele Juden aus Polen, Galizien, aus der Ukraine, die also nochmal ein ganz anderes jüdisches Bewusstsein mitbrachten als jetzt Heine, der aus, zum Beispiel. Ja. Und man suchte, das Judentum neu zu formulieren, durch Studien und wirklich historische, umfangreiche Forschungen etwas zu fundieren. Schwester Raffaela Brückenthies und ich führen unser Gespräch im Klostergarten von St. Hildegard, hoch über der Stadt Rüdesheim, in den Weinbergen gelegen. Ein guter Ort, um über Heine zu reden. Unten im Tal fließt der Rhein, flussabwärts in Düsseldorf ist Heine geboren worden. Ganz in der Nähe liegt der Loreleifelsen, der durch Heines Verse berühmt und zu einem touristischen Kitsch- und Kultort geworden ist. Und schräg über den Fluss am westlichen Rheinufer. Dort liegt, wie eine schaurige Sage der Vorzeit, die finstere, uralte Stadt Bacharach. Der Rabbi von Bacharach ist Heines Versuch, die Programmatik des Kulturvereins in Literatur zu übersetzen. Den Hintergrund der historischen Erzählung um den Rabbi Abraham und seine schöne Frau Sarah bilden mittelalterliche Pogrome im Rheingau, die oft ausgelöst wurden durch Gerüchte über jüdische Ritualmorde an christlichen Säuglingen. Säuglinge, die nach dem vermeintlichen Opfertod von der katholischen Kirche heilig gesprochen wurden. Sankt Werner ist ein solcher Heiliger. Und ihm zu Ehren ward jene prächtige Abtei gestiftet, die jetzt am Rhein eine der schönsten Ruinen bildet. Und mit der gotischen Herrlichkeit ihrer langen, spitzbögigen Fenster, stolz emporschießender Pfeiler und Steinschnitzeleien uns so sehr entzückt, wenn wir an einem heiter grünen Sommertage vorbeifahren und ihren Ursprung nicht kennen. Zu Ehren dieses Heiligen wurden am Rhein noch drei andere große Kirchen errichtet und unzählige Juden getötet oder misshandelt. Und dann habe ich dieses AfD-Wahlplakat gesehen mit dem Blick auf Bacharach, die genau diese Szene einfängt mit dem Slogan Heimat bewahren. Und es hat mich sehr, sehr berührt, weil ich gedacht habe, das ist eine Riesendramatik, eben wenn man diesen Ursprung der Geschichte nicht kennt. Und deshalb ist der Romantik-Rekurs der Rechtspopulisten so gefährlich, weil er die Geschichte verstellt. Okay, wir fahren mal ein Stück ein. Man sieht vorne schon, wie lang sich das hinzieht. Es geht ein ganzes Stück geradeaus. Ist ansonsten fast eben der Stollen, hat nur ein ganz geringes Gefälle, damit das Wasser möglichst wenig Höhe verliert. Ja, wir gehen mal los. Ulrich Reif leitet das Oberharzer Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld. In Bergmannsjacke, Gummistiefeln bis an die Oberschenkel und Schutzhelm mit Grubenlampe steht er in einem ausgemauerten Graben der Dorothea-Rösche. Das Wasser ist fast knietief. Hinter einem Gitter geht es hinein in den Berg. Am dritten Tag seiner Harzwanderung besucht Harry Heine in Clausthal die beiden berühmten Silbergruben Dorothea und Caroline. Ein touristisches Muss. Goethe und Schopenhauer sind vor ihm hier eingefahren. Hans Christian Andersen und Alfred Nobel tun es ihm später nach. Ja, hier sind wir so in einem Abschnitt, der mit Holz ausgebaut ist. Die berühmte Harzer Fichte. Und so ein ähnliches Bild wird sich Heinrich Heine bei seiner Grubenbefahrung auch geboten haben, weil das ist tatsächlich die Technik, in der damals schon die Stollen ausgebaut wurden. Man sieht hier, deutscher Türstock nennt sich das hier, eine Kappe, zwei Stützen rechts, links und das Ganze ist hier noch mit solchen kleinen Zwischenstreben verstrebt und das Ganze ergibt dann einen recht tragfähigen Ausbau. Ich war zuerst in die Carolina gestiegen. Das ist die schmutzigste und unerfreulichste Carolina, die ich je kennengelernt habe. Die Leitersprossen sind kotig nass und von einer Leiter zur anderen geht's hinab. Und der Steiger voran und dieser beteuert immer, es sei gar nicht gefährlich. Nur müsse man sich mit den Händen fest an den Sprossen halten und nicht nach den Füßen sehen und nicht schwindlicht werden und nur beileibe nicht auf das Seitenbrett treten, wo jetzt das schnurrende Tonnenseil heraufgeht und wo vor 14 Tagen ein unvorsichtiger Mensch hinuntergestürzt und leider den Hals gebrochen. Ja, Heinrich Heine hatte noch ganz andere Möglichkeiten, damals die Grube zu befahren als wir heute. Wir sind heute nur im Bereich der Wasserwirtschaft unterwegs, dem Weltkulturerbe. Die Oberharzer Wasserwirtschaft ist ein ausgeklügeltes System von Seen, Teichen, ober- und unterirdischen Kanälen, über das die Gruben mit Wasser und durch Wasserräder mit Energie versorgt werden konnten. Auch die Dorothea-Rösche, durch die Ulrich Reif und ich uns, inzwischen tief gebückt, bergeinwärts bewegen, diente genau diesem Zweck. Hier sind wir angekommen an der Dorothea-Kehrath-Stube. Das Kehrath war die Fördermaschine im Bergbau und sowas ist zu Heinrich Heines Zeiten hier schon gelaufen. Da unten ist ein verworrenes Rauschen und Summen. Man stößt beständig an Balken und Seile, die in Bewegung sind, um die Tonnen mit geklopften Erzen oder das hervorgesinterte Wasser heraufzuwinden. Das ist das Spannende an dieser Stelle vor allem. Je tiefer er hinabsteigt, umso mehr bringt er eigentlich das, was so im Untergrund Deutschlands brodelt, an die Oberfläche. Also das ist ein ganz genialer Schachzug, den er dort schriftstellerisch leistet. Bis in die unterste Tiefe, wo man, wie einige behaupten, schon hören kann, wie die Leute in Amerika Hurra Lafayette schreien, bin ich nicht gekommen. Unter uns gesagt, Dort, bis wohin ich kam, schien es mir bereits tief genug. Immerwährendes Brausen und Sausen, unheimliche Maschinenbewegung, unterirdisches Quellengeriesen, von allen Seiten herabtriefendes Wasser, qualmig aufsteigende Erddünste und das Grubenlicht, immer bleicher hineinflimmernd in die einsame Nacht. Das Tosen der Industriellen und Rufe nach einer politischen Revolution klingen als Vorahnungen in Heines Ohren und erzeugen eine seltsame Dissonanz zu dem, was ihm sein Cicerone dort unten zeigt und erzählt. Als der Herzog von Cambridge und Vizekönig von Hannover zuletzt hier unten war, haben die Bergleute als seine treuen Untertanen ihm einen Thronsessel aus Erz gebaut. Dieser bliebe zum ewigen Andenken stehen, sagte der gute Bergmann. Und mit Feuer erzählte er, wie viele Festlichkeiten damals stattgefunden, wie der ganze Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerk verziert gewesen. Und wie viele Bergleute, und er selbst ganz besonders, sich gern würden totschlagen lassen für den lieben, dicken Herzog und das ganze Haus Hannover. Innig rührt es mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie sich dieses Gefühl der Untertanstreue in seinen einfachen Naturlauten ausspricht. Und dennoch bleibt ein Unbehagen über die deutsche Treue, die so lange bedingungslos ist, bis sie sich betrogen glaubt und dann in blinder Wut entlädt. Meist gegen die Falschen. Harry Heines Freundin Rahel Farnhagen hat nach den Hep-Hep-Pogromen geschrieben: Es ist das gesittetste, gutmütigste, friedliebendste, Obrigkeit ehrendste Volk. Was es zu fordern hätte, weiß es nicht. Der erzene Thronsessel für den lieben dicken Herzog übrigens hat wirklich die 200 Jahre seit Heines Besuch überdauert. Er ist jetzt im Foyer des Clausthaler Bergamtes zu bewundern. Ende der Befahrung. Am Caroliner Wetterschacht geht es auf Aluleitern 20 Meter in die Höhe. Das ist tatsächlich ja, genau. Heinrich Heine. Nur dass die Leitern vermutlich anders. Die haben eher geknarzt als geklappert. Ja, genau. Bis auf eine Ausnahme folgt in der Harzreise jedem Erlebnis am Tage ein nächtlicher Traum. Der Ich-Erzähler durchwandert Bewusstsein und Unterbewusstsein und gewährt dabei ganz und gar nicht unabsichtlich tiefe Einblicke in seinen Seelenzustand. Der Clausthaler Traum führt zurück in die unterirdische Bergwelt. Es geht erst einmal ganz klassisch los und auch sehr schön romantisch. Er hatte eigentlich einen erotischen Traum von einer Prinzessin und er ist der Prinz und dann ein Saal und Zwerglein und Lichter und dann gibt es den Kuss und das ist eigentlich so ein Moment, er beschreibt es dann wie das Schöpfungsgeschehen. Es werde Licht und es wird ja dann auch hell in der Grube und dann ist im ersten Moment der Traum vorbei. In der ersten Niederschrift der Harzreise vom November 1824 endet der Traum hier. Harry Heine ist damals noch nicht getauft. Die heute bekannte Fassung der Harzreise schreibt Heinrich Heine einige Monate nach seiner Taufe. In dieser Fassung geht der Traum weiter. In einer weiteren Bearbeitung kippt dann der Traum wieder ins Ur-Tohuwabohu, also eigentlich vor die Schöpfung, vor die Schöpfungsszene zurück. Und Heine wird, oder der Ich-Erzähler an dieser Stelle, wird noch einmal konfrontiert mit toten Geistern. Er wird eingeholt von Schreckensgeistern und Urgetümen, die nach ihm greifen und nach ihm schnappen. Und dann wandelt er sich als Träumer auch nochmal in einen Harlekin, der also mit der Peitsche da die Totengeister über das Wasser treibt. Und das war für mich eine Schlüsselszene, weil Heine ja eigentlich in der Zeit der Harzwanderung mit dem Rabbi beschäftigt war, gedanklich auch. Und da gibt es diese Parallele, wo die Flüchtenden aus Bacharach über den Rhein, die gerade dem Pogrom entkommen sind, auch schon ihre Verwandten in diesen toten Gewändern aufsteigen sehen. Der Kahn schoss eben durch den Binger Strudel. Die schöne Sarah schaute nach den Bergen des Ufers, an deren Fuß die mondbeleuchteten Nachtnebel sich hinzogen. Plötzlich aber glaubte sie dort ihre Freunde und Verwandte zu sehen, wie sie mit Leichengesichtern und in weiß wallenden Totenhemden schreckenhastig vorüberliefen, den Rhein entlang. Es ward ihr schwarz vor den Augen. Ein Eisstrom ergoss sich in ihre Seele. Für Heine jetzt in diesem Traum auf der einen Seite einmal Vernichtung des Judentums, heißt hier Untergang in der Taufe. Sei es durch die Zwangstaufe jetzt der mittelalterlichen Kirche oder durch den Taufzwang des neuzeitlichen Staates. Und er steht eigentlich da jetzt genau an diesem Punkt, wo ihn, das ist jetzt meine Deutung, auf der einen Seite vielleicht ein schlechtes Gewissen einholt, weil eben seine jüdischen Vorfahren die Flucht und auch den Tod in Kauf nahmen und auch einer Taufe vorzogen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite also die deutsch-christliche Heimat, die hier irgendwie ihren Rachen auftut, um ihn zu verschlingen. Und das merkt man, das ist diese Diskrepanz, bei der er steht. Auf dem Berge steht die Hütte, wo der alte Bergmann wohnt. Dort rauscht die grüne Tanne und erglänzt der goldene Mond. In der Hütte steht ein Lehnstuhl, reich geschnitzt und wunderlich. Der darauf sitzt, der ist glücklich. Und der Glückliche bin ich. Herzburg ist die 10. Station des Wanderers Harry Heine. Seine Reise hat in Göttingen begonnen als Flucht aus dem studentischen Alltag, aus gesellschaftlichen Zwängen, Zukunfts- und Entscheidungsnöten. Doch dann hat ihn unterwegs alles immer wieder eingeholt. Die Göttinger Philister, die Gedanken an seine jüdische Herkunft, das schlechte Gewissen, sie wohl verraten zu müssen. Gleichzeitig ist es ihm nicht gelungen, einen Ort zu finden, an dem er sich zugehörig fühlen kann. Das deutsche Burschenschaftlerleben, in das er sich als jüngerer Student mit Begeisterung geworfen hatte, scheint ihm jetzt fragwürdig. Die Treue der Clausthaler Bergleute rührt ihn und ist ihm gleichzeitig verdächtig. In der alten Reichsstadt Goslar findet er statt Kaiserherrlichkeit nur Verwesung und Verfall. Wo also kann er ankommen? Wo gehört er hin? Nach Harzburg. In die Stube einer einfachen Bergmannstochter. Auf dem Schemel sitzt die Kleine, stützt den Arm auf meinen Schoß. Äuglein wie zwei blaue Sterne, Mündlein wie die Purpurrose. Und die lieben blauen Sterne schauen mich an, so himmelgroß. Und sie legt den Lilienfinger schalkhaft auf die Purpurrose. Und natürlich war es völlig absurd, als wir die Ballade aus der Harzreise gelesen haben, aus ihrem Kontext gelöst. Und dann jemand sagte, das ist ein ganz wunderschönes Naturgedicht. Schwester Raffaela Brüggenthies hat die Ballade im Studium während eines Heine-Seminars behandelt. Ich glaube, es geht jetzt weniger um die Botanik, es geht hier, glaube ich, eher um Erotik. Also das ist doch eindeutig eine Liebesnacht, die hier durch die Blume kommuniziert wird. Heine und die Bergmannstochter reden im Flüsterton. Denn anfangs sind die Eltern der Kleinen noch in der Stube. Die Mutter spinnt, der Vater spielt auf der Zither. Das Mädchen teilt dem erfahrenen Wanderer ihre noch halbkindlichen Ängste und geheimen Nöte mit. Irgendwann legen sich die Eltern schlafen. Das Gespräch zwischen Heine und dem Mädchen wird immer vertraulicher und intimer. Plötzlich, halb erschrocken, stellt die Kleine dem jungen Mann die Gretchenfrage. Daraufhin legt Heine ihr seine sehr eigene Trinitätslehre dar. Ja, schon als Kind glaubte er an Gott. Der die schöne Erd erschaffen und die schönen Menschen drauf. Später kam der Glaube an den Sohn hinzu. Der liebend uns die Liebe offenbart und zum Lohne, wie gebräuchlich, von dem Volk gekreuzigt ward. Und jetzt, da er belesen und weit gereist ist, hat sich ihm der Heilige Geist offenbart. Dieser tat die größten Wunder. Und viel größere tut er noch. Er zerbrach die Zwingherrnburgen und zerbrach des Knechtes Joch. Alte Todeswunden heilt er und erneut das alte Recht. Alle Menschen, gleich geboren, sind ein adliges Geschlecht. Das Entscheidende jetzt in Harzburg ist, dass er da zwar Erfüllung erfährt und Glück, und das Ganze gipfelt also eigentlich in einer erotischen Liebesnacht, und er am anderen Tag weiterzieht. Also es ist eben nicht das Finale, jetzt ist da das Happy End erreicht. Er zieht weiter, aber nicht wie an den anderen Stellen aus Furcht oder auf der Flucht vor Bindung. Er fühlt sich vielmehr jetzt mit allem verbunden. Also er lässt zwar die Liebschaft der Nacht zurück, aber nicht die Liebe, die er irgendwie entdeckt und empfunden hat. Deutsche Zustände. Ein Zeitgedicht 2024. Ich bin ein deutscher Dichter. Bekannt im deutschen Land. Nennt man die besten Namen. So wird auch der meine genannt. Geboren ward er am Deutschen Rhein. Gestorben ist er an der Seine. Der Mann, der diese Verse schrieb, der Dichter Henri Heine. Auf dem Montmartre ist sein Grab, dem berühmten Cimetière. Ich reiste dorthin vor nicht langer Zeit, um ihm zu erweisen die Ehre. Und brachte ihm Zuckerschoten und Wein als freundschaftliche Gabe. Kann sein, dass ich von Letzterem viel selbst getrunken habe. Denn als ich an die Grabstätte trat, da tat sich unter dem Steine von weißem Marmor der Boden auf und aus der Gruft stieg Heine. Ach, uralter literarischer Trick. Es sollte dich ehrlich genieren, in einem erdichteten Tagtraum die Toten zu exhumieren. Und hast du nicht dasselbe getan? Einst in dem alten Kiffhäuser, mit Barbarossa, dem Zauselbart, dem sagenumwobenen Kaiser. Was Jupiter darf, darf der Ochse nicht. Doch sag, da du nun einmal da bist, ist's wahr, was ich aus Deutschland vernehme? Dass dort jetzt wieder normal ist, zu reden von deutscher Treu und Ehr? Vom Reich und anderen Ideen, die ich schon längst begraben geglaubt, und jetzt fröhlich auferstehen? Und das mit Ausgrenzung und Hass als politischen Angeboten im ganzen Land erfolgreich ist, die Partei der Patrioten? Sie breiten sich aus, es ist leider wahr, von der Oder bis zu dem Rheine. Was allerdings höchst seltsam ist, sie lieben Heinrich Heine. Wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Interview eines Kinderreporters mit dem AfD-Politiker Tino Chrupalla im September 2021. Mein Lieblingsgedicht ist, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein. Vielleicht Ihr Lieblingsdichter? Heinrich Heine. Es haben mich Lumpenhund geschimpft, die ärgsten Demagogen und Knoblauchgestank und Schlimmeres schamlos mir angelogen. Es haben mich Menzel und Arndt genannt, Verräter am Vaterlande. Von diesen Leuten gelobt zu werden, das ist die größere Schande. Doch sag, der Chrupalla ist Ihr Chef? Ich glaube, du machst Witze. Er ist, nun ja, die stumpfere Hälfte der AfD-Doppelspitze. Jedoch der Schlimmste ist er nicht, der patriotischen Bande. Frau Weidel will, wer ihr nicht deutsch genug, vertreiben aus dem Lande. Und ärger als Weiland-Turnvater Jahn, der Vaterlandskämpfer am Recke, treibt es in seinem teutonischen Wahn der Turnlehrer Björn Höcke. Ich erzähl noch von Gauland und von Storch, von Urban und von Aust auch, und Heine ruft: Verschone mich, ich bitte dich, mich graust es. Kell Katastrophe, ich hatte gehofft, ihr wäret inzwischen gescheiter. Denk ich an Deutschland. Ich falle ihm ins Wort. Nein, bitte, rede nicht weiter. Ihr deutsches Lieblingsgedicht? Heinrich Heine hatte ich ja schon mal erwähnt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und das, und wie geht was das wir weiter? In Deutschland, das, was wir in Deutschland gerade aktuell. Wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Das, was wir in Deutschland gerade aktuell erleben, zieht das ja genau darauf wissen hin. Wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Ja, dann, ja natürlich. Weil, ja, das ist ja jetzt nicht das Thema, wie es doch, weitergeht. Doch, das ist das Thema. Nein. Weil es geht nicht um Deutschland. Doch, es geht um Deutschland. Nein, es geht um die Mutter. Ja. Kranke Mutter von Heinrich Heine. Geht ich schon ums Vaterland. Ach, hättest du mich nicht geweckt und hätte ich es nie erfahren. Ich schrieb über deren Urväter schon vor 180 Jahren. Fatal ist mir das Lumpenpack, das, um die Herzen zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau mit allen seinen Geschwüren. Ich gebe dir eines mit auf den Weg und all meinen lieben Deutschen. Lasst euch von ihrer Schafhaftigkeit und ihrer Dummheit nicht täuschen. Bekämpft sie mit Geist und Wort und Tat. Von selbst werden die nicht verschwinden. Zwar kleine Lichter, können sie doch schreckliche Brände entzünden. Paris besingt man immer wieder, von Göttingen gibt's keine Lieder. Und dabei blüht auch doch die Liebe in Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginns in Göttingen. Göttingen war braun bis auf die Knochen, das muss ich so deutlich sagen. Das ist der mittlere der drei Eingänge. Und da erkennt man die Hakenkreuzfahne. Stadtführerin Gudrun Keindorf und ich sind bei unserer Göttingen-Tour auf Heines Spuren am Albani-Platz, in der NS-Zeit Adolf-Hitler-Platz, angekommen. Schon in den 20er Jahren, bei in der ersten Phase der NSDAP, gab es hier einen SA-Stoßtrupp. Als Hitler dann in Festungshaft saß, wurden die verboten. Sie haben die braunen Hemden ausgezogen, haben weiße Hemden angezogen und als Kampfbund schwarz-weiß-rot fröhlich weitergemacht. Und dass Heinrich Heine als jüdischer Konvertit nun bei den Bücherverbrennungen nicht ungeschoren davon kommt, ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz, Mai 1933. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx. Am 10. Mai 1933 haben Studenten hier hunderte Bücher für undeutsch befundene Autoren zu einem Berg aufgeschichtet und mit Benzin übergossen. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Seit 1984 hängt hier eine Gedenktafel mit dem berühmten Heine-Zitat. Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Bald empfing mich eine Waldung himmelhoher Tannen, für die ich in jeder Hinsicht Respekt habe. Diesen Bäumen ist nämlich das Wachsen nicht so ganz leicht gemacht worden und sie haben es sich in der Jugend sauer werden lassen. Der Berg hier ist mit vielen großen Granitblöcken übersät. Und die meisten Bäume mussten mit ihren Wurzeln diese Steine umranken oder sprengen. Und mühsam den Boden suchen, woraus sie Nahrung schöpfen können. Am Tag nach seinem erotischen Erlebnis mit der Bergmannstochter in Harzburg ist Heine jetzt Richtung Brocken unterwegs. Die Landschaft des Hochharzes wird immer wilder und romantischer. Hier und da liegen die Steine übereinander. Und oben darauf stehen die Bäume, die nackten Wurzeln über jene Steinpforte hinziehend und erst am Fuße derselben den Boden erfassend, sodass sie in der freien Luft zu wachsen scheinen. Und doch haben sie sich zu jener gewaltigen Höhe emporgeschwungen und stehen fester als ihre bequemen Kollegen im zahmen Forstboden des flachen Landes. So stehen auch im Leben jene großen Männer, die durch das Überwinden früher Hemmungen und Hindernisse sich erst recht gestärkt und befestigt haben. Und damit ist klar, das ist jetzt nicht nur eine Beschreibung eines wunderbar anzusehenden Naturphänomens, nämlich wie da Bäume, hohe, große Bäume auf einem unsicheren Boden wachsen, sondern das ist ein Bild für sein Schicksal und das seiner jüdischen Schwestern und Brüder. Damit meint er sich, damit meint Herr Börne und dann auch seine Mitstreiter aus dem Kulturverein. Das ist ganz klar an dieser Stelle. Eduard Ganz und Heinrich Heine, etwas vor ihnen Ludwig Börne und Rahel Farnhagen, geborene Levin. Sie alle müssen sich doppelt anstrengen, um gegen die Widerstände der Mehrheitsgesellschaft zu den deutschen Kultur- und Geistesgrößen aufzusteigen, als die wir sie heute kennen. Sie alle, und deshalb spricht man auch von der Generation der Taufepidemie, konvertieren irgendwann, um mit der Taufe den Übertritt in eine bessere gesellschaftliche Stellung zu erreichen. Noch eine Minute bis zum Start. Nachwuchslauf, Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren. Die letzten 10 zählen wir gemeinsam runter. Einverstanden? Wir zählen gemeinsam runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! In Harzburg im Tal hat Heine den Höhepunkt seiner Reise erlebt. Schon auf dem Weg zum Brocken geht es permanent bergab. Und oben auf dem Gipfel ist der Tiefpunkt erreicht. Hier oben holt ihn alles ein, wovor er eigentlich geflohen war. Das Geschwätz der Berliner Salons, biertrinkende und Stammtischphilosophie treibende Studenten, ein Kaufmann, der ihn mit antisemitischen Klischees traktiert und mit dem er auch noch das Zimmer teilen muss. Am Abend erlebt er auf dem Brockengipfel den Sonnenuntergang. Wie der schöne Feuerball im Westen allmählich versank. Es ist ein erhabener Anblick, der die Seele zum Gebet stimmt. Während ich so in Andacht versunken stehe, höre ich, dass neben mir jemand ausruft: Wie ist die Natur doch im Allgemeinen so schön? Also es wird banal, es wird entweiht und dadurch, dass auch dieses Erlebnis Brocken zu so einem Massentourismus wird, was man erleben muss, also der Brockenwirt kommt morgens und weckt alle, damit die ja den Aufgang der Sonne nicht verpassen. Und dafür also war der Christian Gerlach, so hieß er, berühmt. Er soll dann immer mit seinen eisenbeschlagenen Harzer Schuhen über den Flur mit dem Ruf, die Sonne kommt, so lange rumgeschlurft sein, bis alle wach waren und aus ihren Löchern gekrochen sind. Und so war es bei Heine wahrscheinlich auch. Der Historiker Uwe Lagatz hat eine Monographie zur Kulturgeschichte des Brockentourismus geschrieben. Die Motive der Brockenwanderer, so beschreibt er es, sind von Anfang an vielfältig. Die einen kommen aus naturwissenschaftlichem Interesse, andere wollen Naturromantik erleben oder dem Mythos der Walpurgisnacht nachspüren. Ende des 18. Jahrhunderts, also schon vor der napoleonischen Besetzung, kommt dann eine Komponente dazu, vor allen Dingen auch mit Klopstock aus Quedlinburg als Schriftsteller. Jetzt wird auf einmal der Harz nationalisiert. Er wird zu dem deutschen Gebirge schlechthin stilisiert. Hier hat die Hermannschlacht stattgefunden. Es gibt dafür zwar keine Belege, aber es passt alles so wunderbar. Und mittendrin ist jetzt der Brocken natürlich als der deutscheste aller Berge. Ja, und jetzt will ich Heine nicht nochmal zitieren. Sie kennen das alles. Der Brocken ist ein Deutscher. Mit deutscher Gründlichkeit zeigt er uns klar und deutlich, wie ein Riesenpanorama, die vielen hundert Städte, Städtchen und Dörfer und ringsum alle Berge, Wälder, Flüsse, Flächen unendlich weit. Der Berg hat auch so etwas Deutschruhiges, Verständiges, Tolerantes, eben weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Durch seinen Kahlkopf, den er zuweilen mit einer weißen Nebelkappe bedeckt, gibt er sich zwar den Anstrich von Philiströsität, aber wie bei manchen anderen großen Deutschen, geschieht es aus purer Ironie. Es ist sogar notorisch, dass der Brocken seine burschikosen, fantastischen Zeiten hat. Zum Beispiel die erste Mainacht. Dann wirft er seine Nebelkappe jubelnd in die Lüfte und wird ebenso gut wie wir übrigen recht echt deutsch, romantisch verrückt. Ja, denn es sind unwahrscheinlich viele Studenten in den mittlerweile verbotenen Burschenschaftlern unterwegs, die national gesinnt sind, schwer enttäuscht von den Ergebnissen des Wiener Kongresses. Und die also den Brocken dann eben auch als so ein deutsches Ziel für sich reflektieren. Uwe Lagatz und ich führen dieses Gespräch am späten Nachmittag, auf dem Weg zum Ilsestein. Irgendwann lassen wir uns zur Rast mit einem Bier auf einer Bank mit Brockenblick nieder und wundern uns. Über unseren Köpfen fliegen in kürzer werdenden Abständen Hubschrauber und kleine Flugzeuge zur Brockenkuppe und zurück. Dann sehen wir die Rauchwolken. Der deutsche Berg brennt. Der Brocken lauft durch den grünen Tann. Das schöne Ilsetal herauf zum Vater Brocken dann heute zu Plessenburg. Dem deutschen Berg zu Füßen nichts kann schöner sein. Liegt Ilseburg im Tale im hellen Sonnenschein. Am nächsten Morgen erfahre ich, die Flammen lodern inzwischen auf über 20.000 Quadratmetern. Gestern Abend sind 500 Touristen vom Brocken evakuiert worden. Alle Wanderwege rundum werden für die nächsten Tage weitläufig gesperrt. Aus meinem Brockenaufstieg 200 Jahre nach Heine wird nichts. Immerhin teile ich dieses Schicksal mit 900 Teilnehmern des 53. Brockenlaufs, die heute eine Alternativroute laufen müssen. Wie sagt Heine? Wie im Leben überhaupt geht's uns auch auf dem Harze. Es ist unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Naivität und Anmut die Ilse sich hinunterstürzt über die abenteuerlich gebildeten Felsstücke, die sie in ihrem Laufe findet. So dass das Wasser hier wild emporzischt oder schäumend überläuft, dort aus allerlei Steinspalten wie aus vollen Gießkannen in reinen Bögen sich ergießt und unten wieder über die kleinen Steine hintrippelt wie ein munteres Mädchen. Am letzten detailliert beschriebenen Tag seiner Wanderung steigt Heine vom Brocken hinab in das malerische Ilsetal. Hat er oben noch alles prosaisch, fad und falsch gefunden, so erwachen in ihm jetzt wieder Poesie und Romantik. Regelrecht verliebt ist der Dichter in das hell dahin plätschernde Flüsschen, seine Weggefährtin. Ja, die Sage ist wahr. Die Ilse ist eine Prinzessin, die lachend und blühend den Berg hinabläuft. Wie blinkt im Sonnenschein ihr weißes Schaumgewand? Wie flattern im Winde ihre silbernen Busenbänder? Wie funkeln und blitzen ihre Diamanten? Heines Harfenmädchen und ihr Eierpopeia vom Himmel fallen mir ein, als ich begleitet vom Spiel eines Straßenmusikers durch die Wilhelmstraße in Bad Heiligenstadt gehe, eine Fußgängerzone und Geschäftsstraße der Stadt. Ich laufe vorbei am Wahlkreisbüro eines thüringischen AfD-Abgeordneten namens Björn Höcke. An den Schaufenstern Spuren von Farbbeutelwürfen und Aufkleber der Antifa. Wenige Schritte von hier ragt eine prächtige gotische Kirche in den Sommerhimmel, St. Martin, die Mutterkirche des Eichsfelds, erst 1803 evangelisch geworden. 1823 trat hier eine erwachsene Jüdin aus dem Ort zum christlichen Glauben über und die Kirchenbänke waren voll mit Schaulustigen. Solches Aufsehen will der Göttinger Student, der am 28. Juni 1825 nach Heiligenstadt kommt, tunlichst vermeiden. Ein Israelit aus Düsseldorf, gebürtig namens Harry Heine, 25 Jahre alt, eines vormals handeltreibenden, jetzt privatisierenden Judensohn, hat sich zur Taufe bei mir gemeldet. Schreibt Superintendent Grimm, der Pastor von St. Martin, an die königlich preußische Regierung in Erfurt. Heines Dilemma fasst er in einem einzigen Satz zusammen. Er studiert in Göttingen die Rechte und will nicht dort, wo man ihn kenne, sondern hier, wo er fremd sei, die Taufe empfangen, und zwar in aller Stille, damit seine Abstammung von jüdischen Eltern, die er schon als Knabe in christlichen Schulen, welche er besucht, verheimlicht habe, nicht bekannt. Und er, der immer für einen Christen sich ausgegeben und bisher dafür gegolten habe, nicht erst nach seinem Scheiden aus der jüdischen Gemeinde ein Jude genannt und mit dem Namen eines getauften Juden bezeichnet werde. Das ist das Original. Genau. Also wir haben hier die Taufschale, die Originale, mit der auch Heinrich Heine getauft worden ist. Eine schlichte, wunderschöne, aus Messing gehämmerte Renaissance-Schale. Noch heute benutzt Pfarrer Möller sie für Taufen neuer Gemeindemitglieder. Es enthält hier in der Mitte das Bild vom Sündenfall, Adam und Eva, die nach der verbotenen Frucht greifen und damit eigentlich das Verhältnis zwischen Mensch und Gott zerstören, indem sie selbst sein wollen wie Gott. Mehrfach verarbeitet Heine die biblische Erzählung vom Sündenfall später in Versen. Und er wäre nicht Heine, würde seine Auslegung der üblichen theologischen Deutung nicht widersprechen. Vermissen werde ich nimmermehr die paradiesischen Räume. Das war kein wahres Paradies. Es gab dort verbotene Bäume. Ich will mein volles Freiheitsrecht. Find ich die geringste Beschränknis, verwandelt sich mir das Paradies in Hölle und Gefängnis. Und obschon mit dem Bekenntnis der Lehre Jesu im christlichen Staate auch wichtige äußere Vorteile verknüpft sind, so sind es diese doch nicht und sollen es auch nicht sein, welche in dieser feierlichen Stunde ihnen vorschweben. Aus Harry wird mit der Taufe Christian Johann Heinrich. Eine ungewöhnliche Kombination. Eigentlich üblich ist, dass der Johann vorangeht, wie bei Johann Sebastian Bach oder Johann Wolfgang Goethe. Knapp einen Monat nach der Taufe erhält Heinrich Heine nach erfolgreicher Disputation in Göttingen den Doktortitel. Er macht sich Hoffnungen auf eine Dozentur in Berlin, versucht parallel, sich in Hamburg als Advokat niederzulassen. Beide Pläne scheitern. Außerdem verbreitet sich die Nachricht von seiner Taufe. Wenn die Gesetze das Stehlen silberner Löffel erlaubt hätten, so würde ich mich nicht getauft haben, schreibt ein verbitterter Heinrich Heine im Dezember 1825 an den Freund Moses Moser und im Januar 1826. Ich bin jetzt bei Christ und Jude verhasst. Ist es nicht närrisch? Kaum bin ich getauft, so werde ich als Jude verschrien. Erstmals denkt er darüber nach, dem deutschen Vaterland Valet zu sagen. Minder die Lust des Wanderns als die Qual persönlicher Verhältnisse. Zum Beispiel der nie abzuwaschende Jude treibt mich von hinnen. 5 Jahre später setzt er den Gedanken in die Tat um und geht nach Paris ins Exil. Er flieht, weil er zunehmend Anfeindungen ausgesetzt ist, wegen seiner politischen Überzeugungen und seiner jüdischen Herkunft. Als Harry Heine am 21. September 1824 durch das liebliche Ilsetal und später den Ilsestein hinaufwandert, ahnt er noch nicht, dass der Entschluss zur Konversion, mit dem er während seiner Harzreise gerungen hat, sich nicht auszahlen wird. Das heißt, vermutlich ahnt er es doch. Ich rate aber jedem, der auf der Spitze des Ilsensteins steht, weder an Kaiser und Reich noch an die schöne Ilse, sondern bloß an seine Füße zu denken. Denn als ich dort stand, in Gedanken verloren, hörte ich plötzlich die unterirdische Musik des Zauberschlosses. Und ich sah, wie sich die Berge ringsum auf die Köpfe stellten und die roten Ziegeldächer zu Ilsenburg anfingen zu tanzen und die grünen Bäume in der blauen Luft herumflogen, dass es mir blau und grün vor den Augen wurde und ich sicher vom Schwindel erfasst in den Abgrund gestürzt wäre. Wenn ich mich nicht in meiner Seelennot ans eiserne Kreuz festgeklammert hätte. Der Brocken ist ein Deutscher. Harry Heines Reise durch den Harz. Feature von Lorenz Hoffmann. Es sprachen Oskar Hoppe, Benjamin Kramme, Nora Schulte und Hans-Henrik Wöhler. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Steffen Brosig. Ton Holger König. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Giuseppe Maio. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.